Willkommen im Wiener Konzerthaus zur Elisabeth-Gala 2002. Künstler und Fans aus 12 Nationen feiern den 10-jährigen Geburtstag des Musicals Elisabeth von Michael Kunze und Sylvester Levi.